Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zur vielleicht dunkelsten Stunde, die dieser Podcast je durchgemacht hat. Ich schäme mich richtig, ja, das jetzt so anzumodeln. Halt den Mund. Ich will von dir hier heute nichts mehr hören. Also wäre doof, wenn du jetzt gar nicht mehr redest, aber ich möchte trotzdem, dass du dich erstmal schämst. Wir reden heute natürlich über Blasegate. Den Skandal ich darf der Woche. Nicht machen. Das ist fies. Das, nee, wirklich, du musst das ernst nehmen, Robin. Ich nehme deswegen, es tatsächlich das sehr sieht ernst. Nicht, das sieht nicht gut. Ja, David, Folgendes ist passiert. Ja. In 60 Folgen, ich glaube, heute ist tatsächlich die 60. Folge, ja. Lästerschwestern, habe ich einfach den Need erkannt. Ich habe gemerkt, es ist ungleichmäßig, es ist unfair einfach. Das so fällt den anderen zu überlassen, ja. Die Scheiße posten. Es ist auch einfach mal Zeit, dass man auch mal über mich lästern kann. Ja. Und das habe ich diese Woche organisiert. Bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich auch noch viele andere Themen außer Blasegate. Was haben wir? Wir haben Luca, ja. Der Concrafter, der hat Mist gebaut. Bonnie aber er ist Strange. Nicht der Einzige. Bonnie Strange hat sich auch Mist gebaut. Und die ist da richtig für ja. vor Gericht gelandet und hat sich jetzt eine 10.000-Euro-Strafe eingehandelt. Ja. Bonnie Trash zum Beispiel gehört zu den wenigen Menschen, die schon durch Artikel 13 frühzeitig ist sie schon davon bestraft worden. Eine Cosplayerin aus Litauen. Ja. Ist gebannt worden von Twitch. Weil sie sich das Gesicht schwarz angemalt hat. Das erfahrt ihr alles hier heute in diesem Podcast. Ein buntes Potpourri an Themen. Aber es gibt auch noch einen anderen Podcast, über den wir zuerst reden möchten. Ja, nämlich unserem heutigen Sponsor. Hashtag Werbung für nie gehört. Ja, haben wir schon mal vor zwei Folgen drüber gesprochen. Genau. Ein Podcast von Gelo Revoice. Mit den besten Halstabletten, die es gibt. Und dabei bezahlen die uns gar nicht dafür, dass wir für die Halstablettenwerbung machen. Die sind das Netflix für die Stimme, haben wir damals schon gesagt. Aber das Netflix für die Ohren ist Katjana Gerz. Eine gute Kollegin von dir, ich kenne sie nicht, aber ist eine Komikerin und Moderatorin. Und die macht den Podcast Nie gehört, wo sie sich Leute einlädt, die spezielle, skurrile Berufe hat. Der ist jetzt auch neu dazugekommen, seitdem wir das letztes Mal drüber gesprochen haben. Ist ja klar, ist ja jetzt auch eine Woche vergangen. Und zwar Escape Room Designerin. Und das muss ich sagen, finde ich tatsächlich spannend. Wirklich einen skurrilen Beruf und spannend. Weil da frage ich mich jedes, ich liebe Escape Rooms, gehe da super gerne rein. Und ich frage mich jedes Mal, wie kommst du denn auf solche Ideen, dass es auch dann alles so Hand in Hand geht? Es gibt ja richtig schlechte Seiten. Escape Rooms, aber gibt doch richtig gut. Es gibt hier in Berlin einen, ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie der heißt, aber unser Kollege Uke Bosse, falls du den kennst, der hat auch einen designt in diesem Ding. Der Laden ist gerade geschlossen, weil die, glaube ich, Probleme wegen einem Brand oder Brandschutz. Nee, die hat einen Brandschutz. Er ist ja auch Spieledesigner und nicht Brandschutzexperte, David. Ja. Aber jedenfalls da dachte ich schon so, Mensch, interessant so, weil Uke hat halt erzählt, dass sie sich eine richtige Geschichte mit einem Schauspieler ausgedacht haben. Also da sitzt dann einer mit drin im Raum. Krass. Und ist, glaube ich, eine Art Detektivstory, der dann den Fall mit dir löst. Also was finde ich aber was Besonderes. Das habe ich noch gar nicht erlebt, dass man quasi mit im Raum ist. Aber ja, also das sehen hat sie da. Und für mich die viel spannendere Folge, ein Beruf, der völlig absurd für mich wirkt. Donny O'Sullivan ist nämlich da, weil er ist Moderator. Ja. Hast du das schon mal gehört? Was ist das denn für ein Beruf? Weißt du, was das Skurrile daran ist? Für uns hört es sich wahrscheinlich nicht skurril an, aber weißt du, was das Skurrile daran ist? Ist wahrscheinlich, dass er bei den Rocket Beans Moderator ist. Und das ist halt wahrscheinlich für den durchschnittlichen Podcast-Hörer ist das so, what the fuck, Internet? TV-Sender? Crazy. Damit kann man Geld verdienen. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch für unsere Zielgruppe interessant, weil ihr kennt wahrscheinlich Donny und habt vielleicht auch mal Bock, ihn mal interviewt zu hören von einer sehr lustigen Frau, Katjana Gerz. Hört da mal rein unter podstars.de/stimme oder einfach nie gehört auf Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Plattformen, die es gibt. Geil. Den Milliarden. Ja. Aber zuerst hört ihr euch den einzigen Podcast mit eingebauter Doppelmoral an, denn Robin Blase, der sich wirklich 60 Folgen lang über alles echauffiert, nicht was nicht bei drei auf den Bäumen ist, hat sich gedacht, so sag mal bei Twitter, wenn da so eine Katastrophe passiert, da könnte ich doch mal ein Posting absetzen, wo ich mich hinterher ordentlich für schämen muss und sogar mein Podcast-Partner sagt, lieber Robin Blase, das geht so nicht. Was WTF? Also pass auf, bitte erzähl. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte aus meiner Perspektive. Am Montag war die Abstimmung zu Artikel 13. Die ist dieses Mal, das war ein großer Skandal, durchs Agrarministerium, damit sie es irgendwie noch schnell durchpushen und Katharina Barley, die ja im Justizministerium Vorsitz hat, da irgendwie nicht noch irgendwie dazwischen geschmissen wird, sondern haben gesagt, okay, wir machen das übers Landwirtschaftsministerium. Und dann saß dann da Julia Klöckner. Ne? Und da habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil das war jetzt so, das war der finale Schlag quasi zu diesem Thema. Dann war ich den ganzen Tag in Meetings, das war in einer anderen Stadt, ich bin abends zurückgeflogen und steige aus dem Flugzeug, gehe ins Taxi, öffne mein Handy und da steht Kathedrale Notre Dame Rand. So, und dann dachte ich einfach nur so, okay, ist irgendwie eine Kerze umgefallen und dann hat jemand das gelöscht. Das Erste, was mir eingefallen ist, natürlich Glöckner von Notre Dame. Ich habe den ganzen Tag über Julia Glöckner nachgedacht. Das ist ein guter Wortwitz. Mega guter Wortwitz. Den poste ich jetzt. Habe ich Folgendes gepostet. Ich hoffe, hinter dem Brand des Notre Dame steckt nicht fehlgeleiteter politischer Aktivismus. Glöckner hat für Artikel 13 gestimmt. Genau, also das war kein guter Witz, auf jeden Fall. So, dann habe ich kam direkt so ein, zwei Replies, die meinten so, oh, jetzt machst du ja auch was wie Gronkh. Und dann dachte ich so, was hat jetzt Gronkh gemacht? Habe ich dann noch bei einem zurückgeschrieben. Dann schrieb mir einer, du verbreitest hier jetzt Verschwörungstheorien. Das finde ich gar nicht gut. Und dann meinte ich so, Verschwörungstheorien, was denn? Klicke raus, gucke, was Gronkh gepostet hat. Gronkh hat sich entschuldigt. Hier auf die Twitter-Startseite. Und auf der Twitter-Startseite ist natürlich direkt CNN, Tagesschau und so weiter, halt auch GIFs und Videos, wie gerade die Kathedrale wirklich in Flammen steht. Das hatte ich halt vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt Stürze ist auch gerade schon der eine Turm eingestürzt. Also das war, glaube ich, also kurz danach oder so. Auf jeden Fall. Also du sahst quasi deine Welt auch in Flammen stehen. Ich dachte so, oh shit, das hat ja tatsächlich Ausmaße gerade, die auch richtig um einiges größer waren, als ich das angenommen habe. Ich habe gedacht, okay, das ist ja, du weißt ja gar nicht, was da jetzt gerade los ist, ob da Leute zu Schade kommen und so weiter. Also in dem Sinne ist dieser Tweet, abgesehen davon, dass er schon nicht unbedingt der beste Witz aller Zeiten ist, ist ja einfach geschmacklos, ich lösche den wieder. So. Ja. Hat den Tweet gelöscht. Der war insgesamt 4 Minuten lang online. War kein guter Gag, war geschmacklos, gerade in dem Kontext. Ne? Ich wusste nicht, dass das irgendeine große Katastrophe ist. Ich habe halt nur gelesen, da hat es irgendwie gebrannt. Und dann ist tatsächlich was Interessantes passiert. Und zwar hat jemand, der mir auch anscheinend gar nicht folgt, sondern einfach nur über den Hashtag Notre Dame oder sowas, diesen Tweet gesehen. Der hat selber 7.500 Follower als Journalist und hat den Tweet gescreenshottet und auch ohne mich zu taggen nochmal neu gepostet. Mhm. Und obwohl der Tweet dann schon offline war, bekam ich plötzlich lauter Beleidigungen, wo Leute mir einfach irgendwie komische Sachen geschrieben haben, auch teilweise diesen Screenshot dann nochmal neu gepostet haben und mich dann darin getaggt haben. Also es waren so Sachen dabei wie Ich kann es ja mal vorlesen. Da waren so Leute wie was für ein Idiot, Arschloch. Lass mich raten, Gamer? Und dann ging es nämlich, weil das Ding ist sozusagen, der eigentliche Tweet war, gelegentlich einfach mal die Klappe halten. Völlig gerechtfertigt. Muss man echt sagen, habe ich ihm auch geschrieben. Ich meinte, ne, hast du absolut recht. Ich habe einfach die Ausmaße nicht gekannt. Ich habe nachgedacht, blöder Witz. So, ich wusste nicht, dass da tatsächlich gerade irgendwas Schreckliches passiert. Ich habe gedacht, da hat es halt gebrannt. So, ist jetzt nicht unbedingt. Also, auch diese Headline, die ich gelesen habe, war nicht Kathedrale in Flammen, fällt gerade in sich zusammen, sondern es war halt Brand in Notre Dame. So. Und da habe, ne, also hätte ich mich auf jeden Fall vorher besser informieren sollen. Ich glaube, was natürlich auch immer so ein bisschen an dem Punkt dazu reinspielt, dass man sich dann denkt, oh okay, hier sind jetzt nicht Menschen gestorben oder es sind nicht irgendwelche sonstigen Dramen passiert. Da fällt es einem vielleicht einfacher, so einen Witz zu machen und denkt sich da dann eher mal nichts. Ich glaube, bei dir, bei deinem Witz war es tatsächlich. Also so stellst ich mir jedenfalls vor, dass viele diese Verbindung zwischen, weil du politischen Aktivismus mit reingenommen hast, dass da vielleicht so für viele diese Grenze überschritten war, weil ich hatte das ganz viel auch gesehen, es gab natürlich viele, die Rechten, die auch mit irgendwelchen Muslimen. Ja, das hatte ich zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht auf dem Schirm. Ja. Gronkh hatte ja was Ähnliches gepostet, der fing ja an und schrieb, dass es, der hat irgendwie was mit Terror geschrieben, ohne zu wissen, ob es um Terror geht und nahm den Tweet auch runter, sagte dann auch, Moment mal, ich habe das jetzt gerade nochmal überdacht, gelöscht, weil dann bin ich ja nicht besser als die Magazine, die sich nicht informieren. Und ich glaube, in diesem generellen Aufschrei, der mittlerweile auch so bei Twitter gerne dann sofort passiert und was ja auch gut ist, dass es Leute sofort dann auch sagen, hey, diese Twitter-Polizei, die dann bei solchen Leuten auch einschreitet, ich glaube, die überschreitet dann auch immer mal wieder ganz schnell sehr gerne. Das habe ich ja auch gemerkt. Also mehrere Leute haben ja tatsächlich, also haben ja gar nicht diesen schlechten Wortwitz verstanden und sind einfach davon ausgegangen, ich quasi schmeiße gerade eine ernst gemeinte Theorie in den Raum, was da vor sich geht. Ja. Und das ist natürlich nicht okay. Also zu sagen, so irgendwie, und ich verstehe das auch jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, okay, krass, da ist tatsächlich ein Wahrzeichen komplett abgefackelt, anstatt das hat da einfach nur gebrannt, ist der Unterschied natürlich, da kommen dann sofort Leute und schmeißen. Ne? Terrorismus war im Gespräch. Das wurde auch direkt wieder instrumentalisiert von irgendwelchen Gruppen. Und das in dem Kontext, wie gesagt, die Kritik finde ich allgemein gerechtfertigt. Ich finde sie in dem Kontext noch mehr gerechtfertigt. Er war ja eigentlich jetzt derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es oben bleibt und dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ich aber auch, wie gesagt, gerechtfertigt finde, weil das ist ja genau das, was wir hier machen. Leute für Dummheiten zur Rechenschaft ziehen. Ja. So, ich finde es komisch, dass er ihn gescreenshottet hat, anstatt einfach den Tweet zu replyen oder mich auch irgendwie zu taggen. Aber ne, das eine seltsame Möglichkeit. Nur das Ding, was dann danach kam, sind Kommentare wie das hier. Lass mich raten, Gamer. Knapp. YouTuber, falls das nicht klar war. Der ist aber richtig schlecht. YouTuber. In Fettbuchstaben. Was ist das denn für ein Idiot? YouTuber, falls das nicht klar war. Das hat er immer wieder geschrieben. Genau. Und dann übrigens hier, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, der hat doch diesen Podcast mit dem Behind. Hein ist Behind? Den hielt ich mal für vernünftig. Schade. Das unterscheidet uns. Okay, also der eine hat mich, also der eine sagt, er hielt mich für vernünftig, weil ich mit dir genau, aber einen Podcast habe, genau. Kann ich das nicht sein. Also genau, du bist nicht mehr vernünftig, weil du einen Podcast mit jemandem hast, der einen schlechten Witz auf Twitter gepostet hat, in einem Moment, wo es noch geschmackloser war, als es vielleicht auch ohne Kontext gewesen wäre. Also ich muss ganz offen sagen, ich kann mich nur wiederholen, es ist wirklich schwierig, auch wenn wir ja Teil ein bisschen dieser Empörungsgesellschaft sind, über die wir ja hier immer wieder auch reden, ne, weil wir dann auch wobei wir ja häufig so Sachen wie das Etienne-Tweets zum Beispiel aufgreifen, weil wir auch manchmal gar nicht verstehen können, warum jetzt einen James Gunn jetzt gerade wieder gefeuert wird oder warum sich alle darüber aufregen. Wir haben nachher noch dieses Thema, dieses Blackfacing-Thema, worüber wir noch sprechen, wo ich mich auch fragen muss, was ist da eigentlich immer los? Aber hier, also wir reden hier tatsächlich über ein brennendes Gebäude und dein Witz hat vielleicht eben, ich sag noch am ehesten durch die Konnotation mit politischer Aktivismus, ist vielleicht unschön. In dem Kontext, wenn es noch nicht geklärt ist, was gerade die Situation Ich fand es viel herablassender, wie zum Beispiel einige andere Witze waren. Hardy zum Beispiel hatte auch einen kleinen Shitstorm. Der ehemalige Pete Smith ist jetzt alleine unterwegs. Cooler Dude, wie ich finde, hat sich aber auf Twitter vergriffen und schrieb sowas wie Notre Dame, haha, oder Notre Flame. Und also auch wahnsinnig mies, aber so, dass ich auch dachte, Mann, ey, ich verstehe schon, wenn man so gar keinen Bezug zu dem Gebäude hat. Das sagte er dann auch nochmal. Warum sollte ich jetzt hier heucheln, schrieb er dann auf die Kommentare, dass mir dieses Gebäude was wert ist. Muss er ja gar nicht. Aber du kannst halt auch einfach mal die Fresse halten und dann gar nichts posten. So, also es gibt Leute, das ist halt, das ist das Herz und die Seele von Paris gewesen. Das sagen ganz viele. Für viele ist Notre Dame, hat das einen größeren Stellenwert als der Eiffelturm. Und auch ich habe da schon davor gestanden und dachte so, was für ein beeindruckendes Gebäude. Und gerade die ganze Ecke Notre Dame herum. Die historische Relevanz, was da auch an Handwerkskunst und so weiter verloren gegangen ist. Wie gesagt, also ich. Es gab ganz viele Witze, die Partei hat sowas gemacht, der Postillon hat was mit Quasimodo gemacht. Und ich habe mir bei all diesen Witzen gedacht, ey, nee, muss nicht sein. Mich persönlich, ich fand es nicht schön. Aber ich habe mir bei keinem davon gedacht, so, was fällt denen ein? Skandal. Das sind halt so Witzchen, die kann man machen, muss man aber nicht, sollte man in manchen Fällen lassen. Und ich finde so gerade bei, es ist niemand zu Schaden gekommen, das ist richtig. Aber muss einfach nicht sein. Nee, also gerade vor allem, wenn halt so viele Sachen noch ungeklärt sind. Weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht, ob jemand zu Schaden gekommen ist. Ob man es wusste vielleicht auch noch einen terroristischen Hintergrund gab. Ob es nicht vielleicht komplett abbrennt oder ob der Brand überschlägt oder ob ein Feuerwehrmann dabei verletzt wird, während er versucht, das zu löschen und so weiter. Also es werden ja ganz viele Sachen. Und das ist ja der Grund, warum ich dann, nachdem ich mir klar wurde, was das für Ausmaße hat, gesagt habe, ich lösche das jetzt. Finde ich wahnsinnig schwierig, warum dann so ein Ding daraus gemacht wird. Und dann sowas, wie du eben gerade sagtest, wie kann es sein, dass David Hein einen Podcast mit jemandem macht, der sowas tut. Aber auch dieses YouTuber belittelt. Genau, wie gesagt, er folgt mir ja nicht. Vielleicht kennt er auch überhaupt nicht. Also, ich meine, er wusste ja anscheinend, dass wir den Podcast haben und wer du bist. Also, anscheinend gab es dann doch Kontext. Aber ich verstehe ihn ja sehr gut, dass jemand, der sozusagen ein YouTuber ist, im ersten Moment nicht unbedingt positive Gefühle auslöst, wenn man den Kontext herstellt. Das ist ja mit einer der Gründe, warum wir im Podcast hier so oft drüber reden, weil es halt auch einfach viele YouTuber gibt, die missbauen. In dem Moment habe ich dazugehört. Deswegen dann aber, auch gerade sozusagen, der hat ja damit noch weitergemacht. Der hat ja weiter damit gemacht, nachdem der Feed schon offline war, nachdem ich ihm geschrieben habe. Man hat ganz klar gemerkt, zu sagen, ich habe gerade Mist gebaut, aber er versucht gerade ganz klar so eine Narrative zu pushen, YouTuber sind alles Vollidioten. In dem Moment war ich auf jeden Fall ein Vollidiot. Aber diese, ich fand das einfach sehr, sehr schwierig, wie dann da auch, also, naja. Das fand ich das Spannendere eher. Ich habe mich in dem Moment in eine Situation hineingesetzt gefühlt, in der, und da hatten wir jetzt gerade neulich getroffen, jemand wie einen Gronkh neulich war mit dem The Forest-Thema, wo ihm vorgeworfen wäre, er würde irgendwie Vergewaltigungswitze machen, ähnlich wie auch mit Etienne oder auch mit anderen Stars jetzt aus Hollywood, wo wir es mit Kevin Hart und so weiter. Also dieses Gefühl zu sein, du bist da plötzlich und tausende Leute, in dem Moment waren es jetzt nicht tausende bei mir, sondern eher 20, aber sozusagen gefühlt eine große Masse aus Leuten schreibt dir Beleidigungen, schreibt dir irgendwelche Sachen und du weißt gar nicht, wie du darauf reagieren sollst, weil du ja quasi irgendwie gerade schon darauf reagiert hast und sie haben ja in Teilen auch recht in dem Moment gehabt. Das ist einfach so ein überwältigendes Gefühl, was mich dann auch abends noch lange beschäftigt hat. Ja, ich stecke ja in deiner Situation, habe ich auch schon gesteckt, ich hatte auch schon meine zwei, drei Shitstürme. Muss aber auch sagen, dieses Gefühl, immer wieder kritisiert zu werden, oft auch so aus einer Ecke, die ich gar nicht nachvollziehen kann, völlig unbegründet zum Teil. Wir hatten ja neulich so diese Tweets von dieser angeblichen Feministin. Es gab jetzt dieser Tage, hatte sie mich nochmal, da gab es auf Twitter so ein Hin und Her, wo es auch wieder, da schrieb sie dann, David Hein hat auch im Grunde gesagt, er ist so ein Frauenhasser, der ganz viele Männertränen vergießt. Und das Argument war, dass ich meine Filmkritiken, die sind so vorhersehbar, denn Filme mit weiblichen Hauptrollen bekommen von mir nie mehr als 2 von 5 Sternen. Und darauf basierte sie dann ihre Kritik, dass ich ein Frauenhasser sei. Und ich habe dann ihr dann direkt geschrieben, ach Mann, das ist so eine plumpe Provokation, ich verstehe gar nicht, ne? Such woanders Streit. Da hat die da ein Riesending draus gemacht. Dummerweise sind dann ganz viele darauf aufmerksam geworden. Also mein Tweet, der ja auch nur eine Antwort war, ich habe das gar nicht retweetet, weil ich gar kein Ding daraus machen wollte, hat dann ganz viele Follower angelockt, die dann sich auf Diskussionen mit ihr einließen, was ich auch ebenfalls nicht verstehen konnte. Dass dann auch, weil dann die üblichen Beleidigungen gegen Frauen dann auch kamen. Das fand ich auch, na kleines, fängst an Stress immer. Und das fand ich auch nicht cool, dass sich dann über sie erhoben wird. Aber ich finde das dann jedes Mal, das muss ich auch mal wieder sagen, ihr Tweet wurde dann 9 Mal oder so geliked. Sprich, 9 andere Personen fanden diese Aussage cool. Und da würde jeder andere sagen, 9 Leute, wer ist das schon bei dieser Followerzahl? Aber ich denke mir dann, auf einer gewissen Ebene finde ich das schon immer wieder so, dass es mir das zu denken gibt. So, ja. Weil ich mir denke, wie können sich 9 Leute einfinden und dieses unhaltbare Argument, weil, ne, also wenn sie sich wirklich mit mir auseinandergesetzt hätte, wüsste sie, dass in meiner Top 10 des letzten Jahres von 10 Filmen 5 mit einer weiblichen Hauptrolle gewesen sind, die ich als die besten Filme des Jahres sah. Und ich ja immer bin auch, der in Videos immer wieder auch sagt, weibliche Hauptrollen, total wichtig, freu ich mich drüber. Und ich verstehe das dann total, wie man sich in so eine Situation hineinversetzt fühlen kann, wo einen das überrumpelt und wo das einen übermannt. In solchen Fällen kann man das nicht wirklich ernst nehmen. Bei dir war es jetzt schon so ein bisschen so. Ich glaube, was man am ehesten aber nochmal festhalten soll, wenn wir bei Gronkh oder Eddie oder bei irgendjemandem darüber sprechen, dann geht es, glaube ich, auch häufig darum, dass man dann sagt, so Gronkh hat das ja selber uns auch nochmal geschrieben. Er hat das ganz anders gesehen. Es ging ihm nicht um Vergewaltigungswitze. Wie das bei anderen ankommt, kann man aber manchmal nicht steuern. Klar. Wichtig ist daher immer so, und das hatten wir bei Gronkh ja auch gesagt, wie geht man hinterher damit um? Ja. Und das hast du meiner Ansicht nach richtig gemacht. Du hast es sofort gelöscht, du hast dich entschuldigt und du hast dich damit auseinandergesetzt. Tust du jetzt auch. Und ich hoffe, damit ist das erstmal unser letzter Shitstorm gewesen. was ich spannend fand, ist, dass Mini-Shitstorm, im Nachhinein gefühlt das ein bisschen umgeschwungen ist. Also, nee, du meinst, es gab auch irgendwie andere Witze vom Postillon und so weiter, die auch auf den Sack bekommen haben. Aber ich habe jetzt in den letzten, gestern und so, jetzt lauter Tweets und auch auf Instagram Leute gesehen, die sich aufregen, dass diese ganzen Millionäre spenden, dass diese aber nicht die katholische Kirche oder dass diese ganzen, also jetzt plötzlich ist es so, warum gebt ihr für dieses scheiß Ding 800 Millionen aus, steckt das doch mal ins Meer rein. Was ich auch wieder schwierig finde. Das ist auch wieder so, lasst die Leute doch ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen. Ich bin auch der Meinung, dass wir mehr für die Umwelt tun sollten, aber ich finde es erstmal gut, dass es Leute gibt, die dann sagen, du musst ja auch gar kein Geld ausgeben. Also klar wäre es vielleicht auch cool, wenn sie auch 100 Millionen für die Umwelt übrig hätten, aber ist doch schon cool, dass sie so ein Wahrzeichen erhalten wollen. Also, das ist irgendwie, ich glaube, in Paris kümmert sich, oder in Frankreich kümmert sich der Staat ja, also der Notre Dame gehört nicht der katholischen Kirche, aber es ist natürlich trotzdem die Kirche. Also die Kirche könnte auch sagen, es ist einfach eine der berühmtesten Kirchen der Welt. Hier ist mal eine Milliarde, damit wir das Ding wieder aufbauen. Ja, aber der Kirche laufen die Follower weg. Die müsste man mehr auf Instagram machen. Das war doch eine der allerersten Lästerschwestern-Folgen, dass die Kirche Mediakraft angeheuert hat, einen YouTube-Kanal zu starten. Du, für den Flash, der jetzt ja kommt, hätte ich, du machst den ja heute, hätte ich eigentlich ein Thema. Erstmal brauchen wir ein Intro. Haben mehrere Leute geschrieben. Wir brauchen ein Intro und wir brauchen am besten noch so ein Flash, was immer dazwischen kommt. Ja. Aber ich habe ein Thema, kannst du dich erinnern, das haben wir hier nie besprochen, diese Christen-YouTuber, kennst du die? Es gibt diesen ganzen Verein, wo sich mehrere YouTuber gefunden haben, die so christliche Werte verbreiten. Und dann gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das ist so ein Pärchen auch, die auch dann propagiert haben, dass Pornos gucken unter anderem zu pädophilen Neigungen führt und dass Sex vor der Ehe dass so eine gewisse Schuld auflädt. So, und ich weiß nicht, ob das christliche Werte sind oder. Unter einem Video hatte ich dann mal einen Kommentar, der sehr, sehr viele Likes und Kommentare nach sich gezogen hat, weil ich gesagt habe, wie ekelerregend das eigentlich ist, den jungen Kindern so ein Gefühl von Schuld mitzugeben, weil man die eigenen verqueren Werte als allgemeingültig oder als von oben als Maßgabe von Gott irgendwie verkaufen möchte. Und die haben jetzt geheiratet. Und die beiden, das Pärchen hat jetzt geheiratet, das heißt, die können jetzt endlich auch bumsen. Jetzt werden sie dann erfahren, ob sie zusammenbleiben können oder nicht. Oder sie stellt fest, oh nein, der hat ja einen winzigen Penis. Das ist nicht alles, David. Ich kann sagen so, also wenn der Sex bei mir in der Beziehung nicht stimmen würde, wäre das für mich schon ein Ausschlusskriterium. Aber was ich sehr geil da fand bei den beiden, sie haben dann ein Foto bei Instagram gepostet und haben sich gegenseitig die Füße gewaschen als Zeichen, dass sie für den anderen, der völligen Ergebenheit für den anderen. Und dann dachte ich so, meine Fresse, die werden ein schönes Leben beide haben, so wo sie sich gleich als erstes würden sie in eine Ehe zusammengehen. Also nicht als Ergebenheit ist das falsche Wort, als Unterwürfigkeit war das richtige Wort. Und dann dachte ich so, oh Gott, was wenn man denen so folgt und junge Kinder diese Sachen lesen, ist das für mich genauso furchtbar. Ich glaube, wir müssen mal über diese Christ-YouTuber wirklich mal ausführlicher hier sprechen, weil das sind auch Werte, die man an die Kids nicht teilen sollte, meiner Ansicht nach. Aber kommen wir eigentlich lieber zum Flash. Da haben wir direkt den nächsten Shitstorm am Start. Jetzt kommen wir zum Flash. Warum haben wir einen Shitstorm so? Ich meine, ist meine Ansicht, die viele teilen. Ja, okay, wir legen los. Und zwar, eine Sache ist passiert in der letzten Woche. Influencer auf Instagram, 119.000 Follower, hatten einen Shitstorm in ihren Kommentaren, haben auch mehrere Medien darüber berichtet, da bin ich drauf gestoßen. Und zwar hat der Typ seine Freundin quasi indirekt in Lebensgefahr oder ziemlich direkt eigentlich sogar in Lebensgefahr gebracht, indem sie nämlich für den perfekten Shot hat er sie über den Rand von ihrem Infinity Pool rübergehoben, damit jemand ein geiles Foto von der Seite machen kann, wie sie quasi so ins Nichts hinaus baumelt. Und das ist halt, es gibt ja so Infinity Pools, da ist dann halt unten drunter in 1 Meter Entfernung ist dann direkt der Pool. Aber da geht's halt wirklich meterweit runter in den Dschungel. Haben sie auf den Sack für bekommen, dass sie sich für Instagram-Likes da in Lebensgefahr bringen. Ein Kommentar darunter war, ein echtes Pärchen würde sich nicht gegenseitig in Lebensgefahr bringen. Stimmt irgendwo auch, wenn du dich wirklich liebst und es nicht nur für die Likes machst. Aber, dann bringst du die nicht in Lebensgefahr. Aber auf der anderen Seite gibt's auch viele, die sind halt so Thrill-Seeker. Kann man ihnen ja auch nicht verwehren. Aber auch das ist wieder so ein Ding, ne? Dann machst du das halt für dich, aber dann postest du das nicht. Man kann einfach nur froh sein, dass nichts passiert ist. In dem Moment, sie haben es ja hinbekommen, niemand ist gestorben, niemand ist verletzt worden, also alles gut. Dann haben sie vielleicht ihre Grenzen doch besser gekannt, als wir das aus dem Bild lesen können. Trotzdem ist das natürlich auch wieder so eine Sache, wo du wieder überlegen musst, okay, 119.000 Follower, welches Pärchen geht jetzt dahin, macht das nach und einer rutscht aus. Ja, wobei ich sagen muss, also wenn Devin Supertramp zum Beispiel, einer der größten YouTuber in den USA. Ja gut, okay, aber das ist so ein Ding, der gibt sich ja auch als Experte aus. Wenn der irgendwelche krassen Stunts macht, dann ist ganz klar, das sind Profis, die das machen, das sollte man als 14-Jähriger nicht nachmachen. In dem Moment ist das einfach ein Pärchen, die im Urlaub sind. Aber naja, in Indien ist PewDiePie verurteilt worden. Was? Für was? Für seine Videos über T-Series. Er hat zwei Songs rausgebracht. Einer davon heißt Bitch Lasagna. Der andere heißt Congratulations. Wo er quasi, eigentlich ist es eine Parodie von Rap-Diss-Songs gegenüber T-Series. Wer es nicht weiß, PewDiePie ist ja in diesem ewigen Rennen gewesen, lange Zeit und auch wahrscheinlich, glaube ich, immer noch. Es geht immer hin und her. Gegen T-Series, das ist ein indischer Kanal, ein indischer Musikkanal. Wo es quasi darum ging, wer von beiden der weltweit größte YouTube-Kanal ist. Das war ja über sehr lange Zeit PewDiePie und dann wurde es jetzt langsam knapp. Und er hat dann das weltweites Meme gewesen eigentlich, dass er quasi gegen T-Series gewinnen muss und hat dann diese Songs rausgebracht. In diesen Songs sind aber so ein paar Aussagen über T-Series, wie zum Beispiel, dass sie halt groß geworden sind durch Copyright-Infringement von indischen Bollywood-Filmen, dass der CEO in der MeToo-Kampagne irgendwie involviert war als Angeklagter quasi irgendwie. Das wurde aber wohl fallen gelassen, dass sie irgendwie Kontakte haben zur Mafia. Da sagt er aber im Hintergrund noch, das ist ein Witz für legal reasons. Und er sagt auch irgendwas über die indische Sprache. Also er sagt, die indische Sprache würde sich anhören wie Blödsinn. Und da hat tatsächlich jetzt wohl ein Gericht in Indien T-Series als Kläger Recht gegeben. Und die beiden haben echt geklagt. Ja, und die beiden Videos sind jetzt in Indien offline. Ach, krass. Aber mehr als dass das Video gesperrt ist, ist jetzt nicht passiert. Das heißt nicht, wenn PewDiePie irgendwann mal auf Weltreise geht und in Indien an der Grenze erscheint. Da würde ich aufpassen. Oder niedergeknüppelt. Das weiß ich nicht, aber spannend. Also da hat er für Beef, auch einfach so Fake-YouTube-Beef. Das ist, glaube ich, hat keiner. Aber krass, also ich meine, hier würde man das Video melden und dann meldet sich YouTube nach 5 Monaten zurück, sagt, wir haben leider nichts gefunden. Oder sie nehmen das Video halt offline. Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Fall, wo ich ein Video habe sperren lassen müssen, wo jemand mich aufs Derbste beleidigt hat. So, und dann muss ich das halt melden und hab dann auch relativ schnell von YouTube auch Antwort bekommen. Aber dass man da vor Gericht zieht oder ziehen kann überhaupt, war mir gar nicht bewusst, aber in Indien geht ja sowieso alles. Auch, dass deine Eltern einen YouTube-Kanal haben, das war mir neu. Meine Eltern haben einen YouTube-Kanal. Weil du gesagt hast, da hat dich jemand derbst beleidigt. Ach so, ja. Ach, du, mit deinen guten Witzen. Meine guten Witze, David. Heute, lass meine guten Witze. Ja, das ist nicht dein Steckenpferd, Robin. Das okay, es tut mir leid. Wer jetzt auch gedacht hat, er hat sein richtiges Steckenpferd noch nicht gefunden, Kollege wird jetzt Motivationscoach. Ja. Und zwar hat er die ganze Lanxess-Arena direkt gemietet, gemeinsam mit so einem typischen Motivation. Also weißt du, der hat so einen Motivationspodcast, hat mehrere Motivationsbücher geschrieben, gibt Webinare und macht irgendwie Hallen voll und sagt den Leuten, leb dein Leben, leb deinen Traum. Ja. Du kannst es schaffen, mach dir ein großes Vision Board, in dem wo du deinen Mercedes-AMG ausschneidest und in die Mitte klebst und dann noch eine Villa daneben und dann bist du reich. Die Frau will nicht mit dir schlafen, dann geht zu dir hin und sagt, ey, ich bin ein Mann. So, und dann wird sie mit dir schlafen. So sieht es nämlich aus. Denn man wird dann ein Alpha. Das ist ein Kurs, Kollege ist das ja sowieso proklamiert, der sowieso seit Jahren, er hat das Alpha-Movement entwickelt. Alpha bedeutet, er ist ein Alpha-Kerlchen und jeder, der kein Alpha ist, der wird es meiner Ansicht auch nach nie werden, weil ich finde, man muss nicht jeden, also wir brauchen keine Gesellschaft, in der alle Alphas sind, das ist ekelerregend, so eine Werte-Status-Symbol-Gesellschaft finde ich ganz furchtbar, aber Felix Blume möchte das ändern und verlangt dafür, was? Also das teuerste Ticket, das auf 20 limitiert, kostet 7.500 Euro. Ja, aber es ist reduziert, glaube ich, oder? Es reduziert gerade auf 2.500. Also falls ihr 2.500 Euro rumliegen haben. Überlegt euch mal, ein Ticket, 2.500 Euro. Aber nicht alle. Also das Billigste ist, glaube ich, bei 200 Euro. Und das ist jetzt gerade auch runtergesetzt um die Hälfte. Also es gibt auch billigere Varianten, da hast du halt dann nicht das Special Package. Aber ich bin halt mega gespannt auf dieses Event. Weil das ist halt, also Kollege versucht gerade irgendwie so ein bisschen der deutsche Tony Robbins zu werden oder sowas und halt so, weißt du, so Ich verstehe den gar nicht. Warum muss er jetzt plötzlich, also er ist doch mit seiner Musik, hat er Millionen verdient. Aber weißt du, wie viel Geld du mit sowas verdienen kannst? Ja, sehe ich ja bei den Preisen. Also das und vor allem, was für Leute das kaufen, ne? Und das ist ja genauso wie bei seinem Fitnessprogramm oder sowas. Ich glaube, dass das ist einfach ein richtig smarter Revenue-Stream. Aber Leute, die sowas kaufen, die für sowas Geld ausgeben, die sind doch nicht durch den Kurs zu retten. Nein, also was heißt retten? Man muss ja viele Menschen. Dieses typische Klientel, was zu so einem Seminar geht, ist so ein Typ, der ist jetzt gerade, weiß nicht, Autoverkäufer bei BMW in seinem Poloshirt und wird aber voll gerne selber den BMW fahren. Deswegen geht er da zu dem Seminar, damit er weiß, was er machen muss, damit er sich auch so ein geiles Auto leisten kann, damit er ein Alpha wird, damit die Frau seiner Träume endlich mit ihm aufs Date geht. Für mich sind das immer Leute, die eher introvertiert sind, ne? Die vielleicht auch noch gar nicht diesen Unterschied so richtig sehen, ne? Und die dann irgendwie genau solche Leute wie Kollega sehen oder diese ganzen Dating-Coaches oder diese, heißen diese Ansprecher auf der Straße, die Promoter. Die Pick-up-Artists. Pick-up-Artists. Auch ganz ekelerregende Scheiße. Hier am Berliner Alexanderplatz, Freundinnen von mir sagen das immer wieder, heute schon wieder von irgendjemandem angesprochen worden, die dann so richtig verzweifelt ihre Methoden und Maschen durchziehen wollen, weil sie irgendwie gerade gecoacht wurden. Ja, das hatte uns gerade auch jemand irgendwie geschickt, so ein YouTube-Kanal, der hieß irgendwie Don John nach diesem Film. Ja. Auch. Aber es ist ganz schlimm und solche Leute müssen erst viel Geld ausgeben, um dann zu verstehen, dass sie gar nicht zu diesen Menschen gehören müssen. Die müssen gar nicht diese Affen sein. Du kannst eine Frau auch auf einem normalen Wege kennenlernen. Ja. Und oftmals ist das dann tatsächlich so eine Sache, wo tatsächlich viel mehr bei rumkommt. Ja. Du kannst ja ruhig zu solchen Seminaren gehen, wo dir über Ziele redest oder irgendwie versuchst, dein Leben zu verbessern, weil du irgendwie depressiv bist oder sowas. Ja, aber geht mal lieber zu einer Therapie, meiner Ansicht nach. Das sind halt diese Sales-Seminare, weißt du, das sind diese Klischee, kauf unsere Produkte, wir machen dich reich und Fame. Ich verstehe häufig nicht, warum zum Beispiel, warum wie so ein Stigma auf einer echten Psychotherapie liegt. Und Leute, die macht dich Alpha. Die macht dich wirklich Alpha. Leute, die sowas gebrauchen könnten, lieber sagen, oh, da gebe ich jetzt 750.000 aus, damit mir Felix Blume, der von Frauen so viel hält wie von früh um sieben aufstehen, dann das macht. Tolle Metapher. Naja, das ist mir ist so. Alle, wir haben beide unsere Gag-Schwierigkeiten. Ja, aber sonst hätten wir auch die Gag-Schwestern gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Nächstes Ding, es gibt jetzt den ersten Fall, nicht von Artikel 13, aber von Artikel 11, 15 und so weiter, also diesen ganzen anderen Thema zum Thema Leistungsschutzrecht. Und zwar Artikel 17 nicht? Artikel 17 ist ja jetzt Artikel 13, ne? Aber egal, es ist alles verwirrend. Auf jeden Fall, das denkt tatsächlich auch die VG Media, also die Verwertungsgesellschaft. Die hat Google jetzt schon, weil Artikel, also das ganze Ding, die Direktive ist ja jetzt durch, haben sie gesagt, Leute, das heißt, Google schuldet uns ja Geld. Dass das noch gar nicht in regionale Gesetze umgesetzt wurde, haben sie dabei übersehen. Aber haben schon Google mal eine Rechnung gestellt. Über 1,24 Milliarden Euro. Was? Für das letzte Jahr rückwirkend. Und wollen ab jetzt 5% vom Umsatz vom letzten Jahr haben. 5%. Das ist nur eine Verwertung. Das Gesamtumsatz. Ja, das ist nur Umsatz, nicht Gewinn. Und das ist nur eine Verwertungsgesellschaft. Ne? Es gibt ja Verwertungsgesellschaften für ganz viele andere Bereiche auch noch. Und in Zukunft, ab 2024, in dem Jahr wollen sie sogar 8,5 Milliarden haben. Das heißt, wenn 1,24% jetzt 5% des Umsatzes sind und wir mal davon ausgehen, dass sie noch ein gewisses Umsatzwachstum haben, ist das wahrscheinlich sogar mehr als 5%. Aber auf was denn? Woran legen sie diesen Schlüssel denn fest? Woraus begründet sich diese Zahl? Ja, einfach, weil sie das Geld gerne hätten. Ja, aber woher hätten wir? Also wo? Ja, weil sie ja jetzt durch diese Richtlinie fordern dürfen, was sie wollen. Weil sie halt sagen, ihr müsst die Lizenz kaufen. Ja, seid ihr blöd? Ja, aber Lizenz von was? Weil die Verwertungsgesellschaft macht es ja eigentlich so, dass man als die VG Wort zum Beispiel erlaubt es ja als Journalist, einen Text einzureichen. Ich kann sagen, guck mal, diesen Artikel habe ich geschrieben und dann bekommst du dafür Genau, in dem Fall sagen die, pass auf, ihr habt verlinkt auf Sachen von uns und dafür müsst ihr 1,24 Milliarden jetzt fürs letzte Jahr zahlen. Wie wollen sie denn das geprüft haben? Ja, das ist genau das ist nämlich dieses Ding, was jetzt kommt. Nein, so, keine, einfach, ihr habt da drauf, da keiner hat mehr Ahnung. Für die Lizenz, dass ihr drauf verlinken dürft, hier 1,24 Milliarden bitte. Aber woher wollen Sie wissen, dass dann Leute noch darauf verlinken? Das können Sie doch gar nicht. Sie können doch nicht sagen, dass im Jahr 2024 so viele Leute verlinken. Nein, du zahlst, das ist ja nicht, die sagen ja nicht, du zahlst pro Klick. Das ist eine Lizenz. die Kosten dafür, dass das Google als Unternehmen generell in den Suchergebnissen die Links platzieren darf, zum Beispiel, oder bei Google News aber oder wer Google denn? Trends. Aber wer denn? Wirklich. Also die Bild oder Verlage normale oder wie? Also ja, also ich glaube, VG Media vertritt halt Medienproduzenten in dem Bereich, also wahrscheinlich auch Journalisten und solche Sachen. Genau, aber das ist halt das erste Ding. Das ist genau das, was ich meinte, was genau dann passiert, wenn da steht, ihr müsst Lizenzen kaufen, dann kommen die natürlich mit irgendwelchen völlig utopischen Forderungen und sagen, Milliarden! Und dann sagt Google so, was ist los mit lass euch? Lass uns, Robin, einfach jetzt noch schnell eine Verwertungsgesellschaft gründen. Ja, VG einfach, YouTube, auf geht's. Und dann einfach. Hallo Google, hier ist. Eine Zilliarden Euro. Hallo Google, ich hätte gerne eine Milliarde dafür, dass ihr YouTube-Videos verlinkt. Ja, aber ja, du hast sie doch selber hochgeladen. Ja, ist egal. Moment, das müsst ihr erstmal beweisen. Und ja. Krass, also gut. Das ist schön. Also ist ja auch irgendwie ganz spannend, wenn so Silicon Valley-Unternehmen auf den Sack kriegen, aber das ist ja auch irgendwie einfach so dumm. Genauso dumm wie ein anderes Silicon Valley-Unternehmen, Amazon. Da kam jetzt raus in der letzten Woche, dass Alexa tatsächlich Mitarbeiter hat, die auf der ganzen Welt sitzen und stundenlang Gesprächen zuhören von Leuten mit ihrem Alexa und schreiben das auf, schreiben das mit. War nicht das größere Problem, dass Alexa auch private Gespräche mitschneidet, natürlich. Die passieren, während das Ding aktiviert ja, ist. Ja, natürlich. Das passiert ja dauernd. Weißt du, wie oft ich habe kein Alexa bei mir stehen, aber bei so generell hier so Handy und Pixel, ne, weißt du, wie oft ich da okay Google sage und dann kommt halt irgendwie, redet irgendjemand rein und dann schreibt Google was ganz anderes auf und dann muss ich nochmal machen. Robin, deine Geschlechtskrankheit, darüber müssen wir nochmal reden. Ja, und dann hat Google mir direkt was Passendes bestellt. Genau, also das ist auch wieder so ein typisches Privacy-Ding, wo wir ja alle Angst haben. Und jetzt hat sich's nochmal als wahr rausgestellt. Ja. Eine weitere News, auch eigentlich passt die besser zu der VG Media News von eben. Es wurde jetzt das erste YouTube-Video wegen Artikel 13 gelöscht. Ja. Bei Bonnie Trash. Wer die nicht kennt, ist nicht schlimm. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch nur von ihr. 1,4 Millionen Abonnenten. Ja. No idea. Auf jeden Fall hat die ein sehr dramatisches Video gemacht, in dem sie offengelegt hat, dass ihr Kanal der weltweit allererste ist, der Opfer geworden ist von Artikel 13. Ein Video wurde gelöscht. Da stand nämlich, Video ist nicht verfügbar, als sie es hochgeladen hat. Und wer das nicht weiß, in der letzten Woche gab es einen Bug, den ganz viele Leute hatten, wo kurzzeitig YouTube halt einfach, waren die Server irgendwie kaputt. Und dann hat halt einfach mal kurzzeitig stand dann da Video nicht verfügbar. Ich finde es so eklig, dass sich auch Artikel 13 als misogyn herausstellt und zuerst auf die Frauen geht. Das geht überhaupt nicht klar. Ja, weil das stimmt nicht. LeFloid hat. Stimmt, das ist mir aufgefallen. Auf Instagram hatte Flo ein Bild geteilt, wo er schrieb, also er hatte mitgeteilt, wo er quasi zeigt, die News von Notre Dame und alles so von Welt, Zeit und so und schrieb dann darunter, ist das die Zukunft, die wir von Artikel 13 erwarten haben, dass nur noch so die altgedienten Verlage da zu finden sind? Ja, das stimmt. Er hat nicht behauptet, dass das schon der Grund wäre, weil Artikel 13. Genau, aber er impliziert es so ein bisschen und sagt dann, dass er lieber mehr YouTuber auf der Startseite oder bei solchen Sachen sehen würde. Und ich dachte mir dann, naja, Flo, außer dir macht ja sowas nie jemand. Und es ist ja schon immer so gewesen, dass bei so Themen, die so weltpolitisch sind oder generell, die nicht sowas mit YouTube direkt zu tun haben, wer soll denn darüber berichten? Konkrafter und Co. werden doch selbst bei Artikel 13 erst ganz am Schluss aktiv. Ich glaube, das ist eher das Problem. Und deswegen war das immer schon so, dass wenn du bei solchen Themen, wie zum Beispiel irgendwelchen Anschlägen oder so, hast du da oben immer die Bild gehabt, hast dann darunter die Zeit gehabt. Ja. Also es war schon immer so, dass dann. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also es ist ja jetzt nicht so, als müsste YouTube gerade bei sowas. Das ist halt Standard. Es ist halt dann nur schwierig, wenn du halt auch da wieder, Flo ist so bei seinem Kampf, ich finde das ja voll gut, wie sehr er sich engagiert, er ist bei seinem Kampf gegen Artikel 13 so ein bisschen hat er auch so die Verhältnismäßigkeit dafür verloren, was ist denn jetzt tatsächlich noch dabei, aber so zumindest stellt er sich nicht hin und macht so ein Video wie Madame und sagt dann wirklich völlig ernsthaft, also auch so fast so weinerisch sitzt sie da vor ihrer Kamera und sagt so, Artikel 13, hab mein Video gelöscht und darunter in den Kommentaren, es ist so schlimm, wie viele Leute, diese Leute, die so über 1 Million Abonnenten haben, jetzt nicht alle, also ich habe diese Woche 2 Videos von Julian Bam gesehen, dieses Märchen in Asozial, ich habe mich weggeworfen, also der macht in letzter Zeit so gute Videos, Weil der Humor auch, also ich lache. Finde ich gut, dass wir auch mal was Positives sehen. Ja, ich möchte mal was Positives sehen, weil Julian Bam ist halt wirklich ein Beispiel dafür, der wird immer besser. Also ich finde das immer besser, was der macht mit seiner Crew und muss das mal loben. Aber bei ganz vielen, die über 1 Million haben, habe ich das Gefühl, in den Kommentaren sind halt alle versammelt, die alle nicht die Hellsten sind. Oder sind halt einfach die Kids sind, das sind halt zu junge Leute, die noch nicht diese angeborene Skepsis voll ausentwickelt haben. Weil du dann lachst so, oh Mann, das tut mir voll leid, Artikel 13, ich wusste es. Und ich meine, auch wenn man sich nicht informiert, dass es halt einen YouTube-Fehler an dem Tag gab, ist es auf der einen Seite schwierig, dass man nicht irgendwie sich anderweitig informiert hat, um zu merken, so, dass das ja jetzt 2 Jahre dauert, um in nationales Recht umgewandelt zu werden. Und dass Bonnie Trash dann auch dieses Video nicht löscht und dann sagt so, Moment. Sorry, war ein Fehler. Ich habe jetzt gesehen, bei allen anderen war es auch so. Ups. Ich bin scheiße, ich lösche jetzt dieses Video. Dann wird das online stehen, steht es online und Leute denken jetzt wirklich, guck mal, Artikel 13 zerbombt uns schon die YouTube-Startseite. Ja. Schade. Jetzt kommen wir zu den normalen Themen. Bevor wir da hinkommen zu den normalen, das ist krass, jetzt haben wir schon die ganzen, wir haben Flash-Themen hier durch. Bevor wir zu den Themen kommen, David, es gibt diese Woche eine Besonderheit. Und zwar haben wir nochmal Hashtag Werbung für etwas, weil wir gesagt haben, das können wir nicht ablehnen. Ja. Das muss hier rein. Normalerweise limitieren wir uns ja auf eine Werbung pro Podcast. Aber in dem Moment haben wir gesagt, warte mal, wenn ihr uns fragt, dann machen wir das mit rein. Ja. Und zwar für Avengers Endgame. Ja. Wir Geld dafür geben, dass wir Werbung für sie machen, haben wir gesagt. Wir beide standen da und dachten, Moment, wenn es dieses Jahr einen Film gibt, auf den man nicht hinweisen muss, dass er startet, dann ist das sicherlich Avengers Endgame. Aber okay, wenn ihr das möchtet. Deswegen hier die Info für alle, die es mitbekommen haben. Ich habe ja letztes Jahr Avengers Infinity War, glaube ich, in meine Top 5 Lieblingsfilme des Jahres gewählt. Ich bin wirklich heiß wie ein frisch gebratenes Schnitzel. Ich bin jetzt gerade schon übrigens jeden Tag dabei. Ist diese Woche ja wieder ein Leak passiert. So was angeblich weiß man jetzt schon die größten Story-Twists und so. Und ich bin jeden Tag dabei, auf alle Tweets und so, die ich so sehe. Ich gucke nirgendwo mehr in Kommentare. Ab dem Kinostart nächste Woche wird das so krass durch die Decke gehen. Deswegen, Leute, am 24.04. ist er schon im Kino, teilweise im Double Feature schon am 23.04. Und wir sind damit in Deutschland 2 Tage vor dem US-Start. Gibt es manchmal, ja. Gibt es aber bei so Blockbustern? Habe ich schon erlebt, ja. Ja, auf jeden Fall, also habt es im Hinterkopf, 24.04. oder 23.04. Im Vorverkauf gibt es jetzt schon Tickets. Ja, also nächste Woche startet es, Mittwoch, freut euch drauf. Ihr solltet, wie gesagt, am ersten Tag am besten, damit ihr gar nicht erst gespoilert werden könnt. Ja, also es ist Kult jetzt schon. Das ist der Finale von diesen 10 Jahren Marvel Cinematic Universe. Also einfach nur, was sie da hingekriegt haben, das auf die Beine zu stellen. Und ich muss auch sagen, dir kann man sich gerne aufs Poster auch. Das kann sich Disney rauf. Es ist der Finale von 10 Jahren. Das kann sich Disney mal schön aufs Poster raufblicken. Ey, pass auf, Shoutout raus an Disney, wenn ihr das macht. Ich bin drauf gespannt, wie er wird. Es ist einfach, es ist halt. Ja. Was kommt denn, was haben wir noch für Themen? Wir haben noch ein Gaming-Thema, ne? Ich möchte super gerne. Mal ein Gaming-Thema. Ich möchte sehr gerne über ein Thema sprechen. Das fand ich ganz faszinierend. Es gab eine Cosplayerin aus, wo kam die her? Aus Island? Litauen. Litauen. Die Dame ist, die liebt wohl Apex Legends und hat sich dann gedacht, sie hat einen Twitch-Stream gemacht und hat da ihr Kostüm präsentieren wollen. Ich bin ehrlich gesagt in Apex Legends gar nicht drin, aber es gibt da wohl einen Charakter, der ist schwarz. Und als der hat sie sich verkleiden wollen und das Problem ist, sie ist eine Weiße. Und nun hat Twitch diesen Stream innerhalb von, ich glaube, wenigen Minuten oder zumindest im Laufe einer Stunde sind die eingeschritten und haben den weggeblockt, haben den offline genommen. Und haben ihr einen Bann für 30 Tage gegeben. Ja, und das ist ein Thema, was ich sehr, sehr faszinierend finde, weil ich möchte übrigens mal kurz sagen, wie sie heißt. Caro Pups. Caro Pups. Das ist in Litauisch heißt das bestimmt was ganz Kluges, aber bestimmt. Auf Deutsch hört sich lustig an. Caro Pups. Ja, ich fand das insofern interessant, weil ich da dachte so, krass, wie dieses Thema immer noch, oder ich meine, ja, immer mehr auch, solche sozialen Themen kommen ja immer mehr auf, aber gerade Blackfacing ist so eine Sache, die ja im Cosplay-Segment, in der Cosplay-Ecke auch unter Cosplayern selbst total verpönt ist. Das wusste ich überhaupt nicht. Ne, du sagst so natürlich, weil wenn ich mir überlege, dass jemand ein blaues Alien spielt. Das Blue-Facing. Blue-Man-Go. Ich möchte jetzt mal ganz naiv daran gehen. Wenn jemand sagt, so, ich habe einen Charakter, den ich gerne darstellen möchte und der ist schwarz, weil ich, ne, so Leute, die sich ja sehr gerne verkleiden und so, nur weil sie Fan davon sind. Denn das Thema Blackfacing kommt ja, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert, wo das benutzt wurde, um auch von Theatern und so, um Schwarze tatsächlich auch im Film zu diskriminieren. Bei den ersten Filmen noch. Ja, genau, weil dann oftmals auch Klischees damit verbreitet wurden und das Ganze einen sehr rassistischen Hintergrund hat. Also Blackfacing hat auf jeden Fall einen sehr rassistischen Background. Blackfacing hat einen total rassistischen Hintergrund. Ich kann aber in dem Artikel stand, dass der genaue Wortlaut war, ja, es wäre verpönt, denn damals schon im 18. Jahrhundert. Und ich dachte so, sind wir nicht endlich mal weit genug, dass wir sagen können, wenn in der Cosplay-Community es Leute gibt, die sagen, ich würde mich gerne als meinen Lieblingscharakter verkleiden, der, für den ich mich schwarz anmelden muss, ist das wirklich notwendig, dass man dann sagt, damals im 18. Jahrhundert war das rassistisch und heute darfst du deswegen dich nicht anmalen und wir sperren deinen Twitch? Also ich glaube, es sind zwei Elemente. Also das eine Element ist, also ich finde, man sollte sich nicht schwarz anmalen. Warum? Einfach, aber warum? Einfach, weil es diese Hintergrundgeschichte hat. Das ist einfach so konnotiert. Plus, und das habe ich auch gelesen, du hast zum Beispiel auch das Problem, dass es zum Beispiel relativ wenige schwarze Charaktere in Videospielen und auch in Filmen gibt, also verhältnismäßig. Das heißt, es gibt auch wenig Charaktere, die schwarze Cosplayer zum Beispiel spielen. Und angeblich habe ich so gelesen, haben auch schwarze Cosplayer öfters mal das Problem, dass wenn sie dann weiße Charaktere spielen wollen, das halt auch dann teilweise zu Backlash führt. Und dass sie dann sagen, auf der einen Seite ist es sozusagen, das ist unser Charakter, den darf man uns nicht wegnehmen. Das andere ist dieses Thema, was in Amerika ja ganz groß ist, dieses Cultural Appropriation. Also wenn jetzt, es gab es ja jetzt neulich in Hamburg mit der Kita, wo Kinder sich nicht als Indianer verkleiden durften, was ja in Deutschland überhaupt gar kein Thema ist, weil wir gar keine Native Americans hier haben, aber trotzdem sich dann Leute drüber aufregen, weil wir sagen, so wir nehmen denen deren Kultur weg und machen uns irgendwie drüber lustig. Was für ein Quatsch. Für mich ist es eher eine Frage des Kontexts. Also zu sagen, sie darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, es gibt einige Leute, für die das rassistisch konnotiert ist, was du da tust, und vielleicht einfach demnächst mal den Charakter spielen, ohne dich schwarz anzumalen, geht ja auch. Oder, weißt du, also eine Jessica Negri oder sowas, die bekannteste Cosplayerin ist dafür, dass sie nie was anhat. Die ist halt auch. Die kann jede Art von Charakter sozusagen mit irgendwelchen abstrakten Kostümen darstellen. Du weißt auch, wer es ist. Ich würd's und da ein bisschen, musst du jetzt nicht angemalt für sein. Ich würde es ein bisschen so sehen wie mit dem Whitewashing. Also wenn Leute für einen Film gecastet werden, für den auch Leute rangeholt werden könnten, die tatsächlich der Nationalität entsprechen, ist das was anderes. Also wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass sie auf einer Convention gebucht worden wäre und der Convention-Inhaber hätte sagen können, statt dass ich jemanden wie sie ranhole, die sich dann erst schwarz anmalt, hole ich mir doch lieber einen schwarzen Cosplayer. Das ist wieder was völlig anderes. Aber wenn sie in ihrem privaten Stream sagt, ich möchte meinen Lieblingscharakter darstellen, das ist für mich, also da kommt Verhältnismäßigkeit. Also ich hätte gesagt, so sagen, wenn einem das auffällt, hätte ich sie darauf hingewiesen. Weil, muss man auch dazu sagen, sie kommt ja aus Litauen. Also dieses Thema Blackfacing ist jetzt, glaube ich, vor allem in Amerika ein Thema, in Deutschland vielleicht auch noch in Teilen, aber ich weiß jetzt nicht, wie in Litauen. Keine Ahnung, wie da die schwarze die, Bevölkerung. Einfach generell so die Situation ist, was Rassismus angeht. Aber was ich halt spannend finde, ist zu sagen, so, du hast etwas ganz Böses gemacht und dafür bannen wir dich jetzt für 30 Tage. Wo man sagen muss, weiß sie denn überhaupt oder hat sie bewusst irgendwas getan, was irgendwie rassistisch war, oder hat sie einfach etwas getan, was von anderen Leuten als rassistisch wurde? Sie hat sich hinterher entschuldigt dafür, sagt auch so, sie wollte niemandes Gefühle verletzen. Also es wirkt auch wie eine sehr ehrliche Entschuldigung. Ja. Die Caro Pups hat, also würde ich jetzt mal vermuten, sorry, man kann es gar nicht anders sagen, ohne dass man drüber lächeln muss, aber sie scheint wirklich nicht, es ist eine erwachsene Frau, also es ist keine 12-Jährige, wo man dann auch sagen könnte, sie weiß es nicht, aber selbst wenn sie es wusste, ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass in so einem Fall irgendwie ein boshafter Hintergedanke ist. Ich meine, das ist, muss es nicht immer sein. Ne? Appropriate kann sowas, sowas kann auch nicht appropriate sein. Ja. Obwohl du keine bösen Hintergedanken hattest, dann ist es trotzdem manchmal nicht cool. Aber in dem Fall muss ich sagen, kann ich nicht verstehen. Und ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum man nicht auch als Gesellschaft sich so weit weiterentwickeln kann, dass man sagen kann, was da im 18. Jahrhundert los war, ist definitiv nicht cool. Und wenn es in einem rassistischen Kontext oder auch nur annähernd rassistischen Kontext ist oder Leute, welche Hautfarbe auch immer, ins Hintertreffen geraten, weil jemand anderes sich deren Hautfarbe aufmalt oder Kostüme anzieht, dann finde ich, dann sollte man auf jeden Fall einschreiten und was sagen, aber das ist Quatsch. Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass vor allem die Leute, die davon betroffen sind, das ganz anders wahrnehmen als wir zum Beispiel. Also für mich ist zum Beispiel dieses Thema Rassismus immer so eine Sache, die, also für mich ist es selbstverständlich, dass es doch irgendwo in der Welt gibt, aber aus meinem Gefühl heraus habe ich immer, erwische ich mich immer wieder in dem Moment, wo ich sage so, also mir begegnet das auch anderen Leuten gegenüber in meinem Leben relativ wenig. Aber wenn du dann mit Leuten redest, die davon betroffen sind, die haben natürlich eine ganz andere Wahrnehmung zu diesem Thema und denen begegnet das dauernd. Und auf Social Media und auch tatsächlich auf der Straße immer noch in Deutschland. Dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass wir zwar jetzt gerade schon einen schwarzen Präsidenten in den USA hatten, aber die Voting-Rechte für Schwarze nicht mal irgendwie eine Generation richtig oder zurücklegen. Oder du in Brunei mittlerweile wieder erschossen werden darfst, weil du homosexuell bist. Genau, also diese Rechte sozusagen, die für mich als jemanden, der als, also auch mal gerade in Berlin wohnt, ne, ich habe Los Angeles gewohnt, und wenn ich es einmal gesagt habe, privilegierte weiße Männer, so sagst du. Nein, aber dieser Kontext ist natürlich ein ganz anderer, als wenn du irgendwo auf dem Land lebst oder in einem anderen Land lebst oder aber auch in Berlin jetzt vielleicht eben nicht durch den Prenzlauer Berg läufst, sondern durch eine andere Gegend, wo vielleicht die AfD mehr Stimmen hat als irgendwo anders. Ne? Und deswegen kann ich dann verstehen, dass Leute, die das einfach ganz anders wahrnehmen, weil sie eben persönlich betroffen sind, da auch ein größeres Problem mit haben, weil sie halt denken so, tut uns doch einen Gefallen und sorgt mehr dafür, dass dieser Rassismus immer mehr abnimmt. Und dann trifft es vielleicht auch mal Leute, die gar nicht das bösartig gemeint haben. Ja. Aber trotzdem so die Frage so, hey, es gibt eben immer noch Leute, die es bösartig meinen, und deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn wir das mal nicht machen. Weil zu sagen, so, es war im 18. Jahrhundert, das hört sich so an, als wäre es heutzutage kein Thema mehr, und es ist es halt immer noch, auch wenn das Blackfacing als solches vielleicht nicht mehr aktuell ist, ist das Problem immer noch, dass der Rassismus, der damit einhergeht, halt immer noch existiert. Und das kriegt man, glaube ich, als jemand, der nicht davon betroffen ist, halt einfach viel weniger mit, und deswegen kommt es einem immer so vor. Aber ich verstehe es nicht, weil ich kann mich nicht in die Situation einversetzen, weil es begeht mir die halt einfach nicht. Aber damit möchte ich gar nicht sagen, privilegiert als weiße Männer, aber es ist halt einfach, ich kann es halt nicht einschätzen. Eine Person, die sich auch nicht einschätzen kann. Luca, Concrafter, der hatte einen riesigen Shitstorm. Lustigerweise auch schon, glaube ich, einen Tag, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja. Ist es aber noch nicht groß geworden. Es ist dann erst groß geworden in der Woche danach, und erst dann haben wir es mitbekommen. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten zwei Podcasts in der Woche, weil wir haben Wochen, da passiert gar nichts, und letzte Woche war es so, Podcast ist gerade hochgeladen und du schickst mir 9 Nachrichten. Ja, also guck mal, hier ist das passiert. Vielleicht müssen wir einfach so eine Sonderfolge machen, so Breaking News, jetzt ist krass viel passiert. Übrigens, da diesbezüglich mal, dass das mal aus meinem Mund kommen würde, aber Lob an Herrn Newstime, der tatsächlich, ich habe extra sein Video angeklickt mit Concrafter, wo er über ihn spricht, und dachte mir so, ach ja, da wird er wahrscheinlich wieder neutral berichten. Aber nein, er sagt vorher, das ist ein Kommentar, also das, was man als Journalist auch machen muss oder sollte, wenn man seine eigene Meinung einfließen lässt. Das fand ich gut, dass er das mal gemacht hat, muss man tatsächlich sagen. Da muss man ihn auch mal loben. Genau, was ist bei Luca passiert? Luca, Concrafter, 3,4, 3,7 Millionen, also auf jeden Fall einer der größten Kanäle in Deutschland überhaupt. Warum auch immer. Bekannt geworden durch Minecraft, jetzt inzwischen macht er irgendwie nur noch Reactions. Der hat ein Video hochgeladen, wo er mal einen Missstand in Deutschland angesprochen hat, wo ich auch wirklich finde, dass es wird Zeit, dass da mal jemand drüber redet, auch gerade jetzt vor der Europawahl. Ja. Ihm ist auf... Das sollte wirklich bei der Europawahl auch ein Thema sein. Ihm ist aufgefallen, er kriegt nicht genug Shit umsonst. Ja, also um genauer zu sein, er war in der Innenstadt von Düsseldorf und während er gerade dabei war, eine seiner Freundinnen zu mobben und dann hinterher in dem Video tatsächlich bloßzustellen, denn das fanden wir beide sehr interessant, dass etwa die Hälfte des Videos, wo das hieß an den Club, wo er sich dann darüber beschwert, dass er in Düsseldorf, er wollte in einen Club. Und dann hat er dem Clubbesitzer geschrieben, hey Digga, ich bin gerade in der Ecke und wollte mit meinen Freunden bei dir umsonst trinken. Lass mich mal rein. Und der hat gesagt, nee, mach ich nicht. Mein Laden läuft auch so. Und da hat Luca gedacht, was fällt dem ein? Und ich mach mal ein 13-Minuten-Video drüber. Aber das Spannende ist, dass alle reden nur über diesen Part, über den Club. Davor ist nämlich 6 Minuten lang, wie er seine Freundin mobbt. Das ist irgendwie eine Freundin namens Sandra. Er sagt dann aber so, die ist echt komisch. Und dann schminkt die sich da in den Club. Und dann haben wir ihr Mayonnaise ins Glas gemacht. Und also, vielleicht ist es auch nur freundschaftliches Hin und Her zwischen denen. Man weiß es nicht. Aber es wirkt irgendwie so völlig deplatziert es ist halt in diesem Video. Wenn man ihn jetzt es ist ja wie so ein großes Puzzle an Charaktereigenschaften, die sich bei dem Typen zusammen formen. Am Anfang denkst du so, ja, das sind so einzelne Aussetzer. Du hast so diesen Varo-Heul-Angriff gehabt, wo du dachtest, naja, scheint ein bisschen, scheint wirklich so eine Drama-Queen zu sein. Mittlerweile wirklich, denke ich, der ist halt wirklich ein vollwertiger, ich will es gar nicht sagen. Ich darf es nicht sagen, sonst das, was Bonnie Trash passiert ist. Bonnie Strange, von der wir Bonnie gleich Strange, reden. Aber ich denke mir wirklich so, wow, dieser Typ ist echt, also das ist verdorben auf vielen Ebenen. Aber um es nochmal runterzubrechen, also ich möchte auch nicht sein Manager sein, weil die Story ist wirklich folgendermaßen. Ich wollte in den Club gehen in Düsseldorf, ich kenne mich aber in Düsseldorf nicht aus, weil ich sonst immer nur in Köln in den Club gehe. Übrigens, hier sind die ganzen Clubs, die mir in Köln immer alles in den Arsch pusten. Dann habe ich meinen Manager am Samstagabend angerufen und gesagt, yo, organisier mir geile Clubs in Düsseldorf. Dieser scheiß Manager. Die Manager sind doch, glaube ich, aber das sind doch von Studio 71 vielleicht, Leute, oder? Ja, ne? Weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er nochmal einen separaten. Auf jeden Fall musste dieser arme Manager dann Samstagabend. Schatz, sorry, ich kann mich jetzt nicht um das Kind kümmern. Luca möchte gerne irgendwo in den Club. Werdet nie Influencer-Manager. Das ist die einzige Sache, die ich euch empfehlen kann. Der musste dann nachts Clubs raussuchen oder abends oder nachmittags, ich weiß es nicht, aber ist egal. Und hat dann eben so eine Liste an Nummern geschickt, so ey, bei denen kannst du dich melden. So. Bei der Nummer hat er sich dann gemeldet und meinte so, hey, ich würde da gerne rein. Er meinte so, hey, du kannst, die haben ihm sowas angeboten, du kannst kostenlos rein, aber Getränke müsst ihr selber bezahlen. Und hat er irgendwie zurückgeschrieben, so, heißt das, ihr seid einem Influencer-Deal gegen Storyviews von eurem Club abgeneigt? Und dann hat er irgendwie zurückgeschrieben, ja, sorry, also der Club läuft doch ohne dich ganz gut. Und das fand er so arrogant. Ja. Da musste er ein 13-Minuten-Video drüber machen, um sich aufzuregen über diese Arroganz dieses Clubs, dass er sich dabei aber vielleicht auch so ein bisschen arrogant darstellt, das ist ihm leider nicht aufgefallen. Das ist halt wirklich auch selten, dass du bei 3,7 Millionen Abonnenten in der Lage bist. Ich glaube, der hat 100.000 Dislikes oder so. Also das Video hat nur 27% Likes. Ja. Und das, wo du gerade meintest, so bei Bonnie Trash, dass du in die Kommentare guckst und denkst, wow, was ist falsch mit den Leuten? Bei ihm guckst du in die Kommentare und denkst, ja krass, seine Community hat das voll gerallt, wie fernab von jeglicher Realität er ist. Und zwar so sehr, dass er sich jetzt sogar nochmal dazu genötigt gefühlt hat, weil das macht er ja auch nie, dass er ein Entschuldigungsvideo nochmal rausgebracht hat. Dieses Video heißt das Club-Video, was Robin heute schon dazu verleitet hat, sich komplett zu vergreifen. Er wollte mir dieses Entschuldigungsvideo zeigen und er guckt mal, hier ist das. Und er sagt, nein, das ist das an den Club-Video. Die heißen nämlich beide fast gleich. Und da sagt er dann nochmal, Leute, also ich habe mich da so ein bisschen vergriffen. Ich habe gesehen, das hat einen Shitstorm gegeben. Und ich habe eingesehen, solche Sachen poste ich lieber nicht nochmal öffentlich. Also er sagt öffentlich eher sowas wie, nochmal einen Shitstorm kann ich nicht gebrauchen. Aber ich habe eingesehen, Shitstürme sind nicht cool. Ja. Ich habe nicht eingesehen, das sagt er dann nicht. Ja. Zwischen den Zeilen liest du deutlich raus, er hat gar keinen Bock auf solche Shitstürme. Und für ihn ist die Sache, das finde ich, ist einer meiner Lieblingssätze in solchen Entschuldigungsvideos. Für mich ist die Sache hier erledigt. Letztendlich haben wir genau das Gleiche vorhin über mich gesagt, mit meinem Tweet. Ich hab ihn gelöscht, ich habe mich entschuldigt und damit war es für mich gut, war es für mich durch. Er hat das Gleiche gemacht, er hat das Video nicht gelöscht, aber er hat sich entschuldigt. Und ich finde auch, es ist gut, sich zu entschuldigen, aber ich glaube, genau das Problem ist, wie er sich entschuldigt. Er entschuldigt sich sozusagen nicht darüber, hey, ich habe eingesehen, dass meine Art und Weise, wie ich meiner Community gegenüber mich präsentiere und sage so, ich wollte halt 200 € Flaschen im Club für Umme haben und dann hat er gesagt so, hey, kriegst du nicht und dann habe ich erstmal mich darüber ausgeheult, dass er nicht gesagt hat, okay, Leute, okay, verstehe ich, Er sagt, glaube ich, aber sogar, er hat es in den falschen Hals bekommen. Also ich finde es. Nee, er sagt, er hat überreagiert. Aber überreagiert. Wie gesagt, was er sagt, ist, er hat überreagiert und er hätte das Video nicht machen sollen. Und er nimmt sich in der Zukunft vor, bevor er so ein Video macht, das zweimal zu überlegen. Was er nicht versteht ist, und ich glaube, das ist der Kern der Sache. Und deswegen sage ich auch für mich ist das jetzt hier abgeschlossen. Diese Einstellung, Leute schulden. Du bleibst trotzdem ein Mensch, der sehr offensichtlich einen ganz speziellen Blick auf die Welt hat und was sie dir schuldet. Und das heißt ja nicht, dass du deswegen ein besserer Mensch wirst, sondern dass du es dann höchstens öffentlich dann nicht mehr so auslebst. Ich finde wir haben da vorhin drüber gesprochen, ich finde das so spannend, wie schamlos manche Leute sind. Ja. Weil wir haben das ein einziges Mal gemacht. Bei Nerdscope. Bei Nerdscope habe ich angefangen, Unternehmen proaktiv anzuschreiben und zu sagen, gucken Sie mal hier ist der Kanal, das sind die Views, das ist das Format und wir brauchen Leute, die uns irgendwie das finanzieren, sonst müssen wir das Ding einstampfen. Haben Sie Bock, da irgendwie mitzumachen? Dann können wir uns mal unterhalten. Ja. Das ist mir schon richtig schwer gefallen. Aber wenn da jemand gesagt hätte, ja, sorry, nee, Leute, finden wir nicht geil, dann wäre ich ja nicht hingegangen und hätte ein 13-Minuten-Video darüber gemacht, was denen einfällt, unsere großzügige Reichweite nicht zu nehmen. Ich meine, es gibt mehrere Leute auch in unserem direkten Umfeld, die ich immer wieder kenne, die da wirklich auch schamlos zum Teil sind. Das tut ja jeder für sich selber regeln. Ich persönlich habe jetzt gestern den Fall gehabt, ich habe mir einen Steam-Code geben lassen, einen Switch-Code für SteamWorld Quest, das neue Spiel aus der SteamWorld-Reihe. Als Rezensionsexemplar. Ja, aber ich mache ja gar keine Rezension. Und ich bin ganz offen, ich frage seit 2 Jahren diese Codes nicht mehr an, deswegen kaufe ich mir Spiele nur noch privat, weil ich mich dafür schäme zu fragen, ob ich einen Code umsonst bekomme, weil ich ja eigentlich, wenn ich darüber rede, dann allerhöchstens am Ende des Jahres in meinen Videos. Ich habe das vor anderthalb Jahren noch gemacht für Nerdscope, weil dann habe ich diese Codes auch verwendet. Aber ich finde es unfair, so einen Code anzufragen, vor allen Dingen auch so das bei Anfragen, kleinen. Wenn mir jemand anbietet, das habe ich ja auch immer noch, dass Leute sagen, hier möchtest du einen Code haben, dann sage ich so, ey, klar, ich weise sie dann auch mal drauf hin. Ich sage dann, hey, wir wissen schon, dass wir die Sendung gar nicht mehr haben, aber wenn ihr es mir schicken wollt, schickt es gerne. Aber zu fragen und zu sagen, hier, schick mir mal bitte einen Code, obwohl das ist für mein privates Vergnügen, zwar berichte ich dann möglicherweise darüber an anderer Stelle in den Jahrescharts oder in einem größeren Video, wenn sich sowas ergeben kann. Aber das fällt mir richtig schwer. So, deswegen ist das für mich undenkbar, zu sagen, irgendwo zu einem Event zu gehen und zu sagen, übrigens, hier kann ich mal das hier mitnehmen. Ja. Ich erlebe das immer wieder und zwar heute noch immer wieder und finde das krass. Und wir haben jetzt ja noch einen Fall, Bonnie Strange. Das ist ein Fall gewesen. Andere Richtung. Diese Person habe ich nie verstanden. Bonnie Strange ist so eine Berliner so eine Szenegröße gewesen eine Zeit lang. Hat sich auch immer wieder an Leute rangehalten, die irgendwie auch zu Szenengrößen gehörte und ist dadurch groß geworden. Ist immer mehr gewachsen, hat bei Instagram mittlerweile mehrere Millionen Follower und hat dadurch auch so eine Attitüde entwickelt, wo sie hier, letztes Jahr in ein Modegeschäft gegangen ist. Und dachte, es wäre eine coole Aktion zu sagen, die Sachen, die mir gefallen und die ich möglicherweise mitnehmen möchte, die schmeiße ich jetzt auf den Boden. Die lege ich auf den Boden, um sie dort zu parken, weil wo hätte sie sonst hinmachen sollen, als auf den Boden. Dann ist der Ladenbesitzer hin und hat gesagt, Moment mal, bitte nehmen Sie die Sachen hoch, weil es passiert ja mehr als genug. Ich habe früher eine Relevation, die ich jetzt hier mal machen kann. Ja, ich war früher Schuhverkäufer. Neben dem Studium habe ich in den großen Studienpausen habe ich gearbeitet in einem Schuhgeschäft als Security-Mann. Habe dann aber auch, weil ich da 11 Stunden am Stück gestanden habe, um zu gucken, dass niemand klaut, habe ich dann halt auch oft Kundenberatung gemacht. Und wenn die Leute, haben Sie die so und so Pumps? Und ich immer, ich gucke mal. Und dann bin ich zu einer Kollegin gelaufen, weil ich habe ja keine Ahnung von den Schuhen. Und Robin, was du da zum Teil siehst, da sind Frauen rein zum Teil, Männer so gut wie nie, aber Frauen, die haben stundenlang Schuhe auf Türme aufgebaut. Es gab wirklich so Berge, auch dann diese Strümpfe. Du hast ja mal so Anprobierstrümpfchen, die dann für die Hygiene sind. Die lagen überall verteilt auf diesen Bergen und dann sind diese Frauen irgendwann raus. Und dieser Berg an Schuhen lag dann noch, den ich dann wieder irgendwo hintragen musste. Einzelhandel generell, Schuhe oder nicht, ist das Schlimmste auf der Wahnsinn. Welt. Der Wahnsinn. Ich würde das nie machen wollen. Und jedenfalls, Bonnie Strange ist ausgerastet, ist dann hat sich mit ihnen, weil sie fand das eine absolute Frechheit, dass er sie darauf hinweist, dass sie keine Sachen auf den Boden legen soll, hat ihm dann gesagt, wer sie denn sei und dass das Konsequenzen habe. Er hat sie vor die Tür daraufhin geworfen, also sie wurde dann des Ladens verwiesen. Da hat sie angefangen, eine Story zu machen. Dann hat sie Instagram-Stories gemacht, wie man das heutzutage Snapchat, als Instagrammer halt macht und hat den als ungevögelten Wichser bezeichnet, als Arschloch und die haben dann... Nein, und sie hat sogar gesagt, das finde ich das Krasseste an dem ganzen Ding, sie hat ihre Community gesagt, macht ihn fertig. Ja, genau. Und daraufhin hat der Ladenbesitzer auf Schadensersatz geklagt. Und ihm wurde jetzt in einem Gerichtsverfahren zu Recht gegeben. Ja, Recht gegeben. Hat 10.000 Euro bekommen, hatte sogar mehr gefordert. Aber, jetzt kommt's, der Richter hat gesagt, der Schaden wäre ja nicht so hoch, weil durch die Schnelllebigkeit von Social Media wäre das schnell vergessen. Ja, ist dann vor allen Dingen... Ist ja auch, das ist eine Story, ist ja relativ ist am nächsten Tag weg. Und tatsächlich ist es ja so, wahrscheinlich. Aber trotzdem finde ich das so, wenn man argumentiert, dass Werbung, die ja auch häufig nicht mehr als in einer Story gemacht wird, nach 24 Stunden weg ist und dann aus den Köpfen auch verschwindet, warum kriegen wir als Influencer dann eigentlich so viel Geld? Fragezeichen in die Werbebranche. Aber das sollte ich lieber nicht laut sagen, nicht sagen. Also, das auf Luca nochmal zu übertragen, da muss man ihm auch nochmal positiv zusprechen. Er hat nicht erwähnt, absichtlich nicht erwähnt, um welchen Club es geht und hat sozusagen versucht, auch alle Details rauszuhalten. Also es ging ihm nicht darum, denen einen Shitstorm zu verursachen. Was ich bei dem aber krass finde, naja, wobei, das ist Quatsch. Das ist also du weißt nicht, wie der Club das ist. Er würde es ja nicht sagen. Ja, aber du kannst es, glaube ich, ja irgendwie schon erfragen oder herausfinden. Weiß ich nicht. Also es sei denn, jemand hat ihn da gesehen. Also ich weiß nicht, was für Details. Also er sagt zwar, sie waren in einer Bar und der Club war direkt daneben, aber die Bar siehst du auch nicht wirklich. Also ich fand bei Luca sehr viel, zwei Dinge viel interessanter. Einerseits sagt er so, ja, das Bootshaus in Köln, mit dem hätte er ja schon eine dicke Freundschaft. Wir sind dicke Homies, sind wir. Denn da hat er ja auch einmal, das ist ja der siebtbeste Club der Welt und der beste Club in Deutschland. Warum? Weil Luca nämlich seine Fans dazu aufgefordert hat, mal alle schön für das Bootshaus zu voten beim DJ Mac Voting. Ja. Ja, kein Wunder, das ist dann der siebte beste. Also wart ihr schon mal im Bootshaus in Köln? Das ist ein netter Laden, aber es ist wie in Berlin zu sagen, ey, das Matrix ist echt der beste Club der Stadt. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ob da nicht vielleicht so die ein oder andere Landesmedienanstalt ein bisschen hellhörig geworden ist, weil er sagt ja sozusagen, dass er denen immer wieder für Gegenleistungen Werbung auch sogar verspricht. Ja. Das heißt, die gehen sogar teilweise schriftlich über WhatsApp irgendwelche Verträge ein mit klar formulierten Leistungen, die auf beiden Seiten erbracht werden. Ich bin mir relativ unsicher, ob er das gekennzeichnet hat. Weil auch wie er das Bootshaus immer wieder erwähnt und dann sagt, ja, und mit denen habe ich einen Deal dass ich für die Werbung mache. Und das Thema, dass ich da mit meinen Kumpels da reingehe und dann kriege ich eine Flasche und einen Tisch und muss keine andere zahlen. Aber was er definitiv nicht kennzeichnen wird, ist, wenn er halt einfach sagt so, hey Leute, ich habe hier gerade auf einer geilen Party mit der Sandra, die übrigens hässlich ist, haha, so wie er es in dem Video ja auch darstellt, habe ich voll viel Spaß, da wird der definitiv nicht Hashtag Werbung irgendwo in die Ecke geschrieben haben. Und da muss ich dann halt klar sagen, das ist genau dieses Thema, was wir ja immer wieder hatten, wo du nicht mehr in irgendeiner Grauzone bist. Und wenn man dann noch erfährt, dass es da immer wieder Absprachen gab in der Vergangenheit, so, sprich, er kriegt diesen Platz in der VIP-Lounge nur deshalb, oder er ist auch im Bootshaus nur deshalb, weil du kannst ja davon ausgehen, dass er nur deshalb im Bootshaus ist, weil er ja kein 13-Minuten-Video gemacht hat. Sonst wüssten wir ja alle, dass er nicht im Bootshaus wäre. Also das ist schon krass. Sehr viel krasser fand ich tatsächlich auch, dass er sagt, 120 bis 200.000 Leute sehen seine Stories. Was ich auch so geil finde. Die verkauft er dann quasi als Werbe. Aber das ist wiederum so richtig lustig, weil also für 100 bis 200.000 Klicks regt er sich drüber auf, dass er keine 100-Euro-Flasche im Club bekommen hat. Wenn der einmal Werbung auf Instagram macht, kriegt der ein Vielfaches davon. Warum nimmt er nicht einfach das Geld und kauft sich die Flasche? Warum hält er nicht einfach die Schnauze? Das sind so die vielen Fragen. Das sind die vielen Fragen, die dieses Leben wohl nicht beantworten wird. Gut. An dieser Stelle einmal noch der Hinweis: Nie gehört, Hashtag Werbung, ist ein neuer Podcast mit Katjana Gerz. Jetzt gibt es 2 neue Folgen, die ihr euch anhören könnt. Auch natürlich auch die ganzen anderen Lach-Yoga. Trainer und ganzen anderen verrückten Berufe, die da schon im Interview waren. Manager für Luca wäre zum Beispiel ein schöner Beruf, den sie sich mal angucken könnte. Leute, ich war Samstag und Hashtag Werbung ab Mittwoch, 24.04. oder teilweise schon am 23.04., je nachdem, was ihr für Kinos so in der Nähe habt, kommt Avengers Endgame raus. Es ist das große Finale. Der Cliffhanger wird endlich, der größte Cliffhanger wird endlich auf. Ich gucke den schon am Dienstag um 9 Uhr morgens in der Pressevorführung. Du bist erst abends dran. Sich wieder alle. Ja, die Leute können ja abends in die Vorstellung schon gehen. Weil, weil wir als Influencer natürlich auch früher ins Kino gehen dürfen. Ja. Weil wir besondere und Menschen wehe, sind. Und wehe, wenn nicht 13 Minuten, ich sag's euch, Disney, ein 13-Minuten-Video, wie ich dann da stehe und so, ich wollte in die Presseverführung. Und da hat der Typ gesagt, sind Sie eigentlich Journalist? Und ich sag, und er dann so, nee, dann gehen Sie bitte. So. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, heute Abend, also ich weiß nicht, wann diese Folge online geht, aber heute Abend sind, also jetzt am Donnerstag, sind die About You Awards wieder. Da freue ich mich drauf. Also wer Bock hat, kann er sich die angucken und dann kann er nächste Woche mitlästern. Oder vielleicht gibt es auch noch ein neues Video von mir. Ich glaube, guckt euch lieber was Besseres an. Holt euch nochmal Avengers Infinity War nach. Und ja. Dann, weil ich glaube, hört euch unsere Zusammenfassung an, aber ich glaube, diese Awards muss niemand sehen. Ist gut, Leute. Gut. Bis dann.